Kundgabe 3911. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.10.1946. Wirklichkeit der Materie. Christliche Wissenschaft, Einwand. Was zur Erhellung ihres Denkens beiträgt, gebe ich den Menschen auf Erden kund durch das innere Wort, je nach dem Reifegrad und dem Bedarf des Einzelnen. Doch nicht alles ist für ihn zu wissen nötig, solange er auf Erden wandelt, solange er noch nicht den Grad der Liebe erreicht hat, der ihn zur Aufnahme der Weisheit in aller Fülle befähigt. Es ist aber für den Menschen zuträglicher, dass er in einem geringeren Wissen steht, als dass er im Irrtum wandelt. Und darum will ich allzeit dort Aufklärung geben, wo die Gefahr besteht, dass sich der Mensch in irriges Denken verrennt, dass er verstandesmäßig in ein Wissen einzudringen sucht, was er nur auf dem Wege der Liebe durch das Herz entgegennehmen kann. Es ist ein großer Unterschied, ob die Welt mit allem, was auf und in ihr ist, als mein Werk, als mein zur Form gewordener Wille angesehen wird, oder ob sie als nicht in Wirklichkeit bestehend, als Fantasiegebilde menschlicher Sinne betrachtet wird, die von der Gedankenwelt des Menschen in Erscheinung gebracht werden können, die keinen Bestand hat als den, den der Mensch selbst ihnen gibt. Die Materie ist wohl als solche vergänglich, aber dennoch mein Werk, das so lange besteht, wie es von meinem Willen gehalten wird. Auch die Materie ist etwas Geistiges, dem ich eine Form gab. Auch sie ist eine Kraftstation meiner ewig ausströmenden Liebekraft. Sie ist also gleichsam eine Form, die meine Kraft aufnimmt, wie die Form selbst gleichzeitig durch meinen Willen gefestigte Kraft ist. Sie ist wirklich, solange ihr sie seht, doch nicht beständig als Form, denn so wie mein Wille sich von dieser Form zurückzieht, löst sie sich auf, und zwar wieder in geistige Substanzen, die ich durch meinen Willen wieder neu festige, solange die Entwicklung des noch unreifen Geistigen eine Außenform bedingt. Wohl ist also die Materie vergänglich, und ihr Vergehen könnet ihr mit eigenen Augen beobachten. Doch solange ihr sie sehet, ist sie auch wirklich. Sie ist da und beweiset mich selbst. Das heißt, sie zeugt von meinem Schöpferwillen und meiner Schöpferkraft. Und wisset ihr um die Bestimmung jeglicher Materie, jeglichen Schöpfungswerkes, dann werdet ihr auch die Materie achten und es ihr möglich machen, ihre Bestimmung zu erfüllen. Doch lieben solltet ihr die Materie nicht, das heißt, sie anstreben und euch in ihren Besitz zu setzen trachten. Denn sie ist nur die Außenform des noch völlig unreifen Geistigen, dem ihr wohl helfen sollet und könnet durch rechte Nutzung der Materie. Dass ihr aber als weit unter euch stehendes Geistiges nicht anstreben sollt, um euch selbst nicht zu gefährden. Nichts ist ohne Sinn und Zweck, was ich erstehen ließ. Wozu also sollte ich vor eure Augen Trugbilder stellen, denen jede Zweckmäßigkeit abgesprochen werden könnte? So wie euer Körper als Materie an sich Träger ist eurer Seele, des Geistigen, das sich aufwärts entwickeln soll, so ist auch jegliches euch sichtbare Schöpfungswerk Träger von Geistigem, nur in verschiedenem Entwicklungsgrade, obgleich es vergänglich ist. Solange ihr es sehen könnt, ist es mein zur Form gewordener Wille. Es kann die Aufwärtsentwicklung wohl auch in rein geistiger Schöpfung vor sich gehen. Doch die Erde ist eine besondere Schule des Geistes. Und ihre Schöpfungen haben einen besonderen Zweck und auch erfolgreiche Wirkung. Geistiges, das weit absteht von mir, das sich in weitester Entfernung von mir befindet, stellt sich selbst außerhalb meines Liebestromkreises und beraubt sich also auch meiner Kraftzufuhr. Und Geistiges, das kraftlos ist, verhärtet sich. Es wird also selbst zur Materie, und so wird auch die Erklärung fasslicher sein, dass die Materie verhärtetes Geistiges ist, dem aber dennoch durch meine Liebe und Weisheit die Möglichkeit gegeben wird, sich zu erlösen, sich aufwärts zu entwickeln, wieder in den Stromkreis meiner Liebe einzutreten und also auch Kraft zu empfangen, zuerst in geringem, dann in erhöhtem Maß, und dies Erweichung der Materie bedeutet, was euch nun auch die Verschiedenheit der Schöpfung erklärlich machen wird, von der Steinwelt, Pflanzenwelt, Tierwelt, aufsteigend zum Menschen. Die Vergänglichkeit des Irdischen, der Materie, ist also kein Beweis der Unwirklichkeit dieser. Denn unwirklich ist nur, was völlig bar ist, geistiger Substanz. Dann aber ist es euch auch nicht mehr sichtbar. Amen.